20. Gesang. Die Götterschlacht. Also rüsteten sich die Achaier im Kampf unersättlich um dich herum, Sohn des Peleus, bei den gebogenen Schiffen, drüben aber die Troer auf dem Vorsprung der Ebene. Zeus aber hieß Themis nun zur Versammlung die Götter zu rufen, hoch vom Haupt des schluchtenreichen Olympos. Und die ging ringsumher und hieß sie, im Haus des Zeus zu erscheinen. Keiner, Okeanos ausgenommen, blieb fern nun der Ströme, keine der Nymphen, welche die prächtigen Haine bewohnen, und die Quellen der Ströme und grasbewachsenen Matten. Und gekommen zum Haus des Zeus, des Ballers der Wolken, setzten sie sich in der glatt behauenen Halle. Die hatte Zeus dem Vater Hephaistos gebaut mit Wissen und Können. So waren diese bei Zeus beisammen, und auch Poseidon folgte willig der Göttin und kam aus der Salzflut zu ihnen, setzte sich in ihre Mitte und forschte so nach Zeus Ratschluss. Was rufst, Hellblitzer, du die Götter wieder zum Treffen? Machst du dir etwa Sorgen um die Achaier und Troer, zwischen denen ganz nahe die Schlacht und der Kampf jetzt entbrannt ist? Ihm entgegnete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: Erdenerschütterer, erkannt hast in meiner Brust du den Ratschluss, weswegen ich euch versammelt. Mich kümmert, wie sie zugrund gehen. Aber wahrhaftig, ich bleib hier sitzen auf des Olympos Felsgrat, von wo ich schauend erfreu meinen Sinn. Doch ihr andern eilt, bis dass ihr unter die Troer gelangt und Achaier, und helft beiden Parteien, wie einem jeden der Sinn steht. Denn wenn Achilleus allein wird kämpfen gegen die Troer, halten sie auch nicht ein Weilchen stand dem schnellen Peliden. Früher schon zitterten sie vor ihm, so oft sie ihn sahen. Nun, wo er auch noch schrecklich zürnt um seinen Gefährten, fürcht ich, dass er gar die Mauer zerstört, ungeachtet des Schicksals. Also sprach Kronos Sohn und erweckte endloses Kämpfen. Und die Götter schritten zum Kampf in getrennter Gesinnung, Hera zum Sammelplatz der Schiffe und Pallas Athene sowie Poseidon, der Erdbeweger, und Hermes, des Segensbringer, der ausgezeichnet ist durch Gaben des Geistes. Mit ihnen ging Hephaistos im Hochgefühl seiner Tatkraft hinkend, und unten regten sich seine verkümmerten Schenkel. Doch zu den Troern ging Ares, der Schüttler des Helmes, und mit ihm Phoibos mit wallendem Haar und Artemis, Schützin der Pfeile, Leto und Xanthos und Aphrodite, die Freundin des Lächelns. Solang nun fern die Götter blieben den sterblichen Menschen, triumphierten groß die Achaier, weil ja Achilleus aufgetaucht war, der so lange gerastet vom schmerzlichen Kampfe. Aber den Troern durchfuhr ein entsetzliches Zittern die Glieder, einem jeden in Furcht, als sie sahen den schnellen Peliden, strahlend im Waffenglanz gleich dem männervernichtenden Ares. Aber als ins Getümmel der Männer nun die Olympier kamen, erhob sich die starke Eris, die aufgehetzt das Kriegsvolk, und schrie Athene, stehend bald vor der Mauer beim Graben, bald auch schrie sie laut an der stürmisch brandenden Küste, und es schrie Ares drüben, dem dunklen Sturmwind vergleichbar, scharf den Troern Befehle gebend herab von der Burghöhe, bald vom schönen Hügel herab entlang dem Simois. So trieben an die seligen Götter die beiden und führten sie zusammen und lösten unter sich selbst schweren Streit aus. Schrecklich donnerte da der Vater der Menschen und Götter aus der Höhe herab. Von unten jedoch ließ Poseidon beben die endlose Erde und steilen Gipfel der Berge. Alle Wurzeln des quellreichen Ida wurden erschüttert und seine Gipfel, der Troer Stadt und die Schiffe Achaias. Und es fürchtete drunten sich Hades, der Herrscher der Toten, Und vor Schreck sprang er auf vom Thron und schrie, dass von oben ihm nicht die Erde zerreiße, der Erdenerschüttrer Poseidon, und nicht die Kammern der Toten sich zeigten den Menschen und Göttern, grässlich und moderig dumpf, gehasst sogar von den Göttern. Solch ein Dröhnen erscholl, als die Götter im Streite sich trafen. Ja, da stellte sich entgegen dem Herrscher Poseidon Phoibos Apollon und hielt in der Hand die gefiederten Pfeile. Ares entgegen Athene, die funkeläugige Göttin, Hera entgegen die lärmende, die mit der goldenen Spindel, Artemis, Schützin der Pfeile, des fernhin treffenden Schwester. Leto entgegen trat Hermes, der segenbringende, starke, und Hephaistos entgegen der mächtige Strom mit den tiefen Wirbeln. Den Xanthos nennen die Götter, die Menschen Skamandros. So gingen da die Götter den Göttern entgegen. Achilleus aber begehrte vor allem, im Kampf auf Hektor zu treffen, Priamos Sohn, mit dessen Blut das Herz ihn am meisten drängte, Ares zu sättgen, den schildbewaffneten Kämpfer. Doch den Aeneas trieb an Apollon, der aufhetzt das Kriegsvolk, grad dem Peliden entgegen und flößte ihm wackeren Mut ein, und er nahm an die Stimme des Priamos Sohnes Lykaon, diesem gleichen sprach zu ihm nun des Zeus Sohn Apollon: Wo, Aeneas, Berater der Troer, bleibt deine Drohung, die du den Fürsten der Troer oft hast verheißen beim Zechen, dem Peliden Achilleus im Kampf entgegenzutreten? Ihm gab darauf Aeneas gleich zur Antwort und sagte: Priamos Sohn, was treibst du dazu, mich auch wieder mein Wollen gegen den übergewaltigen Sohn des Peleus zu kämpfen? Denn nicht das erste Mal trete ich dem schnellen Achilleus jetzt entgegen. Nein, auch ein andermal schon hat vom Ida er mit dem Speer mich gescheucht, als unsere Rinder er angriff und Lyrnessos zerstörte und Pedasos. Aber gerettet hat mich Zeus, der Kraft mir erweckte und flink rege Knie. Sonst wäre ich erlegen den Händen Achilles und Athenes, die vor ihm herging und lichtvollen Sieg ihm schuf und ihn antrieb, Troer und Leleger dort zu erschlagen mit eherner Lanze. Drum vermag kein Mensch Achilleus entgegenzukämpfen, steht ihm doch immer zur Seite ein Gott, der das Unheil ihm abwehrt. Sonst auch fliegt sein Geschoss geradaus und rastet nicht eher, bis es gedrungen ist durch menschliche Haut. Aber ließ des Kampfes Ausgang ein Gott in der Schwebe, nicht sollte er mich dann sehr leicht besiegen, selbst wenn ganz aus Erz zu sein er sich rühmte. Zu ihm sagte der Sohn des Zeus nun, der Herrscher Apollon: Heros, auf, so bete auch du zu den ewigen Göttern. Bist doch auch du, so sagt man, von Aphrodite geboren, des Zeus Tochter. Doch jener entstammt einer minderen Göttin, denn diese ist von Zeus, die aber vom Alten im Meere. Drum mit dem blanken Erz gerade voran, dass er ja nicht durch erbärmliche Worte dich abbringt und durch Bedrohung. Sprach's und hauchte große Kraft ein dem Hirten des Kriegsvolks, schritt durch die Vorkämpfer dann mit funkelndem Erze gewappnet. Nicht entging Hera mit weißen Armen, der Sohn des Anchises, der dem Peliden entgegenging durchs Gedränge der Männer, und sie scharte die Götter zusammen und sprach unter ihnen: Nun bedenkt ihr beide, Poseidon und Pallas Athene, dies in euren Herzen. Wie soll das alles noch werden? Da schritt hin Aeneas mit funkelndem Erze gewappnet gegen den Peleus-Sohn, getrieben von Phoibos Apollon. Auf denn, wir wollen ihn wieder zurück nach hinten von hier aus drängen. Andernfalls könnte auch einer von uns dem Achilleus beistehen und große Kraft ihm leihen. Und nichts soll im Mut ihm mangeln, damit er erfahre, dass die Besten ihn lieben, der Unsterblichen. Nichts taugen aber die, die auch sonst schon immer den Troern helfen im Krieg und im feindlichen Kampfe. Wir alle kamen herab vom Olympos, um hier an dem Kampfe teilzunehmen, dass nichts ihm unter den Troern geschehe, heute. Doch später erleidet er das, was das Schicksal ihm zuspann bei der Geburt mit dem Faden, als ihn seine Mutter geboren. Doch wenn Achilleus dies nicht erfährt durch die Stimme der Götter, wird er erschrecken hierauf, wenn ein Gott in der Schlacht ihm begegnet, denn schwer erträglich sind Götter, wenn sie sich leibhaftig zeigen. Ihr erwiderte drauf Poseidon, der Erdenerschütterer, Hera, ereifre dich nicht so kopflos, das brauchst du doch gar nicht. Nicht wollt die Götter ich beider Parteien gegeneinander hetzen im Streit, da wir wahrhaftig sind weit überlegen. Nein, wir wollen gehen und alsdann uns abseits vom Kampfraum setzen auf eine Warte. Der Kampf soll die Männer bekümmern. Wenn aber Ares beginnt mit dem Kampf oder Phoibos Apollon, oder sie halten Achilleus zurück und wehren den Kampf ihm, dann soll sich auch von uns gegen sie das Gewühle des Kampfes gleich erheben und scheidend werden im Nu sie, so mein ich, wieder zurück zum Olympos gehen, zu der Götterversammlung, durch unsere Hände niedergerungen mit zwingender Härte. Also sprach er und schritt voran, der Dunkelgelockte, bis zu des göttlichen Herakles aufgeschüttetem Ringwall, dem Hochragenden, den ihm die Troer gebaut, und Athene, dass er dem Meeresungeheuer entkäm, vor ihm fliehend, wann immer es vom Gestade ihn hin zur Ebene hetzte. Dort setzte sich Poseidon nun hin und die anderen Götter, und sie umhüllten mit unzerreißbarer Wolke die Schultern. Die aber saßen drüben am Hang der Kallikolone, um dich, Helfer Apollon und Ares, den Städtezerstörer. Also saßen sie dort auf beiden Seiten und heckten Anschläge aus, doch den übelschmerzenden Kampf zu beginnen zauderten beide. Doch Zeus, in der Höhe sitzend, gebot ihn. Und nun füllte sich ganz die Ebene und strahlte vom Erze all der Gespanne und Männer. Es hallte der Grund von den Tritten, wie sie zuhauf anstürmten. Zwei Männer, die ausnehmend besten, trafen inmitten der Fronten zusammen, drauf brennend zu kämpfen. Des Anchises Sohn Aeneas und gottgleich Achilleus. Und Aeneas kam als erster drohend geschritten, nickend mit wuchtigem Helm, und den Schild den Stürmenden hielt er breit sich vor seiner Brust und schwang die eherne Lanze, und der Pelide stürmte von drüben gleich einem Löwen, einem Reißenden, den auch die Männer zu töten begehren, alle versammelt, das ganze Dorf. Zuerst voll Verachtung geht er dahin, doch sobald ihn einer der kampfschnellen Männer trifft mit dem Speer, so krümmt er sich, reißt das Maul auf und Schaum tritt ihm um die Zähne. Im Innern stöhnt das tapfere Herz ihm, und mit dem Schweif auf beiden Seiten die Flanken und Hüften peitscht er und spornt sich selber an, in den Kampf sich zu wagen, und er dringt funkelnden Auges voran mit Kraft, ob er einen töte der Männer, ob selbst er erliege im vordersten Haufen. Ebenso trieb Achilleus die Kraft und der mannhafte Mut an, jetzt entgegenzutreten dem mutig stolzen Aeneas. Als die los aufeinanderschreitenden jetzt sich genähert, da sprach als erster zu ihm der fußschnelle, edle Achilleus: »Was, Aeneas, stehst du hier so weit vor der Menge, dicht vor mir? Heißt mit mir zu kämpfen etwa dein Mut dich, weil du hoffst, bei den Troern zu herrschen, den Pferdebezähmern in des Priamos Amt? Doch solltest du mich auch töten, Priamos legt dir deswegen niemals die Macht in die Hände, hat er doch Söhne, ist ungeschwächt und voll bei Verstande. Oder grenzten die Troer dir ab ein schönes, erlesenes Landstück mit Obstbaumplantagen und Saatfeld, dass du's bebaust, wenn du mich tötest? Doch schwerlich, denk ich, wird dir das gelingen. Schon ein andermal jagte, so mein ich, mein Speer in die Flucht dich. Weißt du nicht mehr? Du warst allein, als ich dich von den Rindern scheuchte, herab vom Ida-Gebirge mit hurtigen Füßen eilenden Laufs. Nicht wandst du damals um dich im Fliehen. Du entkamst von dort nach Lyrnessos, ich aber setzte nach und zerstörte die Stadt mit Vater Zeus und Athene und führte fort als Beute die Frauen, den Tag ihrer Freiheit raubend. Doch dich erretteten Zeus und die anderen Götter. Jetzt aber werden sie dich nicht retten, so mein ich, wie du's dir vorstellst. Vielmehr rate ich dir, weiche eilig zurück und tauche ein in die Menge und hüte dich, mir zu begegnen, ehe dich ein Unglück ereilt. Ein Narr lernt erst, wenn's zu spät ist. Und darauf gab Aeneas ihm zur Antwort und sagte: Hoffe, Pelide, nicht wie ein tumbes Kind mich mit Worten einzuschüchtern, denn sehr wohl verstehe ich auch selber, lästernde und verletzende Reden im Munde zu führen. Kennen wir doch voneinander die Herkunft und kennen die Eltern, da wir die uralten Mären hörten von sterblichen Menschen. Nie aber sahst du die meinen mit Augen, ich nicht die deinen. Du bist, wie es da heißt, ein Spross des trefflichen Peleus und der Thetis als Mutter, der lockigen Tochter des Meeres. Ich aber rühm mich als Sohn vom mutig stolzen Anchises abzustammen, aber die Mutter ist mir Aphrodite. Von diesen werden die einen den eigenen Sohn jetzt beweinen, heute noch. Denn gewiss nicht mit kindischen Worten, so meine ich, werden wir so uns trennen und aus dem Kampfe zurückkehren. Willst du indes auch dieses erfahren, dass gut du dich auskennst mit meiner Herkunft? Viele Menschen gibt's, die sie kennen. Dardanos zeugte als ersten Zeus, der Baller der Wolken, der Dardania gründete, als noch die heilige Troja nicht in der Ebene erbaut war, als Stadt von sterblichen Menschen, sondern sie wohnten noch am Fuß des quellreichen Ida. Dardanos zeugte als Sohn Erichthonios alsdann den König, der als der reichste geboren war der sterblichen Menschen. Diesem weideten 3000 Pferde auf saftigen Wiesen, alles Stuten, die prangten mit jugendlich munteren Füllen. Heftig begehrte denn auch Boreas die weidenden Stuten, deckte sie in Gestalt eines Hengstes mit schwarzblauer Mähne. Die aber wurden trächtig und warfen ihm Füllen, ein Dutzend, die, wenn sie sprangen über die dinkelspendenden Fluren, liefen über die Ähren hinweg, ohne diese zu knicken. Doch wenn sie sprangen über den breiten Rücken des Meeres, liefen sie über den Kamm der Brandung der grauweißen Salzflut. Und Erichthonios zeugte den Tros, den Troern zum Herrscher, Tros aber wieder entstammten die drei vortrefflichen Söhne Ilos, Assarakos und den Göttern gleich Ganymedes, der als der schönste geboren war der sterblichen Menschen. Ihn rafften denn auch empor, um der Schönheit willen die Götter, Zeus als Weinschenk zu dienen, dass er bei den Himmlischen bleibe. Ilos zeugte als Sohn Laomedon, den Mann ohne Tadel, Laomedon, dann zeugte Tithonos und Priamos, ferner Lampos, Klytios auch und Ares Freund Hiketaon. Und Assarakos zeugte den Kapys und der den Anchises. Mich aber zeugte Anchises und Priamos Hektor den Edlen. Solchem Geschlecht und Geblüt zu entstammen, kann ich mich rühmen. Aber die Tapferkeit mehrt und mindert den Männern Kronion, wie es ihm gerade beliebt, denn er ist der stärkste von allen. Auf denn, Schwatzen wir nicht mehr daher wie unreife Kinder, wo wir hier doch sind inmitten der feindlichen Feldschlacht. Denn uns beiden stehen zu Gebot viele schmachvolle Reden, dass auch ein hundertrudriges Schiff sie nicht trüge als Ladung. Schlagfertig ist die Zunge der Menschen mit vielfachen Reden, und das Spielfeld der Worte ist weit nach hierhin und dorthin. Und welch ein Wort du auch sagst, ein solches magst wieder du hören. Aber was tut es uns Not, mit streitenden zänkischen Reden gegeneinander zu schelten, als wären wir so wie die Weiber, die, erzürnt wegen eines lebenverzehrenden Zwistes, übereinander herziehen mitten auf offener Straße? Vieles ist wahr und auch nicht, weil auch dazu der Zorn sie veranlasst. Nicht von meiner Kampflust bringst du ab mich mit Worten, ehe du nicht mit dem Erz mir im Kampf bist begegnet. In Eile lass uns einander erproben mit erzbeschlagenen Lanzen. Sprach es und trieb in den furchtbaren schrecklichen Schild die gewaltige Lanze, und lauter dröhnte der Schild um die Spitze des Speeres.